Moin Wrestling Fans, ihr hört Axel Dieter Junior und ihr hört Wrestling Replay. Wrestling Replay 121, wir sind wieder da und das Obacht mitten in der Woche, nämlich an einem Mittwochnachmittag, kurz vor 16 Uhr haben wir, um genau zu sein, 10 vor 4 und es geht heute allein, also einzig und allein um WWE Monday Night Raw und das aus Cleveland, Ohio, der Heimat von The Miz, Mike Mizanin und zwar vom 16. September 2013. Aus der Ohio at, ja, schöner Name, Ohio at Quicken Loans Arena. Und ja, diese Woche kein Wochenrückblick. Dafür eine Monday Night Raw Review, mal nach langer Zeit wieder eigenständig. Und nachdem wir sowohl bei der Night of Champions Preview als auch bei der Night of Champions Review nicht dabei sein konnte, ist er heute wieder dabei, nämlich das Teammitglied. Ja, eigentlich das zweite und einzigste Teammitglied neben mir. Der Leon, guten Nachmittag. Ja, moin moin, guten Abend, guten Tag und was auch immer. Ja, finally, was weiß ich, has come back to Wrestling Replay. Das ist vollkommen richtig. Und Night of Champions ist vorbei mit neuem WWE-Champion Daniel Bryan. Das ändert sich aber ganz schnell bei Raw. Das werden wir gleich drauf eingehen. Der Felix, wie man hören konnte in unserer Review, hat 5 Punkte für Night of Champions gegeben. Ich habe 6,5 gegeben. Leon, was hast du denn würdest du denn dem Pay-Per-View geben? Ich habe und würde dem Pay-Per-View maximal 4,5 Punkte geben. Echt? So wenig? Ja. Ja, und Durchschnitt mit ein paar Ausreißer nach oben und mehr nach unten. Okay. Na gut, der Felix hat es, glaube ich, als bessere Raw-Ausgabe betitelt. Ich fand es jetzt nicht ganz so schlecht. Hört einfach unsere Review, dann wisst ihr es. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass mich nichts wirklich enttäuscht hat, so großen Teil so. Außer Ryback. So, und das Dieben-Match habe ich, glaube ich, auch. Ja. Ja, Monday Night Raw. 1060. Ausgabe. Und natürlich begann sie mit dem WWE-Champion Daniel Bryan. Nur zum zweiten Mal durfte er sich WWE-Champion nennen. Wurde aber nach... Ja, ich glaube, er hat noch nicht mal was gesagt, bevor Triple H kam. Dafür hat natürlich Triple H wieder einiges gesagt. War ja beim Pay-Per-View sozusagen kurzzeitig als Face unterwegs, zumindest in der Promo am Anfang mit Kurt Sex und Paul Heyman. Bei Raw hat man ihn Backstage auch nochmal, naja, Face würde ich nicht sagen, aber neutral gesehen, als Randy Orton ihm später um den WWE-Titel aufforderte, also dass Randy Orton den Titel zurückkriegen würde und Triple H es nicht machen wollte. Lalala. Aber warum hatte Triple H denn den WWE-Titel? Das ist ganz einfach, denn Daniel Bryan wurde der Titel aberkannt in der Opening-Promo. Bei Night of Champions hat Daniel Bryan ja nach seinem Running High Knee Strike gewonnen und aber nur durch einen schnellen Count von Referee Scott Armstrong. Heißt er so? Scott Armstrong? Jo. Ah, gut. Gut. Der jetzt übrigens irgendwie immer in solche Geschichten verwickelt ist. Man erinnert sich an die Undertaker CM Punk Story bei Breaking Point. Naja. Triple H hat dann auch Scott Armstrong in den Ring geholt, der sollte sich entschuldigen, hat dies ja glaube ich auch, und Triple H hat dann sozusagen Scott Armstrong und Daniel Bryan enttarnt, denn die haben ja gemeinsame Sache gemacht, wie man auch in diesem Segment ein bisschen sehen konnte, und Triple H hat übrigens Backstage nachher Scott Armstrong bis auf weiteres freigestellt, also sozusagen vorerst entlassen, beurlaubt, trifft's glaube ich eher. Und Daniel Bryan nicht mehr WWE-Champion, der Titel wurde ihm aberkannt und somit steht er ja nun vakant ohne einen Titelhalter. Ich denke mal, dass es bei, ja, vielleicht Richtung wie heißt der neue Pay-Per-View-Date? Also? Battleground. Genau, Battleground mit Ryback auf dem Poster. Ja, der auch ein bisschen rumgeknutscht hat bei Raw mit Paul Heyman. Ja, aber ich denke mal, dass es dann Richtung Battleground dann so ein kleines Turnier geben wird, wo es dann das Finale geben wird. Und ich denke, na, ich weiß nicht, ob es dann Daniel Bryan gegen Randy Orton nochmal heißt, aber es könnte... Da muss ich deine Hoffnung zerstören. Das Match wurde heute offiziell angekündigt. Orton gegen Bryan. Ach so. Na gut. Habe ich nicht mitbekommen. Von WWE.com oder was? Ja. Weiß ich nicht, ob das auf WWE.com war oder bei SmackDown auf jeden Fall Match ist fest. Also, ach ja, stimmt. SmackDown-Tapings waren ja auch schon. Naja, egal. Gut, ja. Kann wieder ein gutes Match werden. Bisher haben beide Matches, na gut, was heißt jetzt wieder beide Matches? Es gab ja bisher nur ein richtiges. Das hat ja nicht enttäuscht. Auch nicht wirklich überrascht, aber es war auch nicht gerade überraschend, dass der Titel nun auch vakant gesetzt wurde nach der Geschichte. Ich hoffe mal, man klärt da irgendwie nochmal richtig auf, warum Scott Armstrong mit Daniel Bryan zusammenarbeiten sollte. Weil momentan erschließt mich mir da kein wirklicher Grund. Und so durch diese Aktion am Ende des Matches vom WWE-Titelmatch bei Night of Champions war es ja eigentlich schon klar, dass da was passieren wird. Und da Triple H auf der Seite von Randy Orton steht, muss ja eigentlich auch dann der Titel Daniel Bryan abgenommen werden. Der Felix hat es ja auch prophezeit bei der Review. Und ja, für mich war es ja schon verwunderlich, dass Daniel Bryan überhaupt den Titel gewonnen hat, aber so hat sich das alles wieder revidiert. Ja, nachher hat dann Daniel Bryan seinen Titel doch noch abgegeben, nachdem er sich geweigert hat. Aber Randy Orton kam ja noch heraus und hat auch noch Daniel Bryan ein AKO verpasst. Und das, damit war dann auch die, ja, war jetzt ja auch schon wieder eine etwas längere Opening-Promo. War, glaube ich, eine Viertelstunde müsste das gewesen sein. Ja, vorbei, und ich sag mal so, natürlich, die Daniel Bryan-Fans freut es bestimmt nicht. Ich finde es jetzt auch ein bisschen unschlüssig insgesamt, aber mal schauen, ob man da noch was aufklären wird. Erstmal muss man sagen, an sich war das Segment schon insgesamt in Ordnung. Ja, bis auf Scott Armstrong, was aber natürlich verständlich ist, dass der sich da nochmal erklären muss, was aber dann auch nicht wirklich was gebracht hat, also... Ich sag mal so, es war okay zum Anfang von Raw, aber wir hatten in den letzten Wochen in dieser Fehde mit Daniel Bryan Corporation schon bessere Segmente, vor allem bessere Opening-Segmente, und ich denke mal schon, dass man auch da ein bisschen was besser machen hätte können. Ja, durchaus. Nichtsdestotrotz war das im Vergleich zu dem sonst tendenziell immer demselben Zeugs größtenteils mal different, und das war auch ganz gut so. Scott Armstrong hat ja auch schon Erfahrung in Opening-Segmenten. Ich erinnere an das Segment nach dem letztjährigen SummerSlam, als Brock Lesnar ihm sagte, er hat seinen Job gut gemacht, und es hat ihn wirklich sehr gefreut damals. Auch Scott Armstrong macht Sinn, muss aber noch nicht sein. Ja, Triple H nach wie vor sehr, sehr nett zu hören. Also Machtnamen muss nicht sein. Daniel Bryan, ja, Titelgewinn hat mich auch gewundert, aber die Wunderung wurde gelindert durch den Fast Count. Dann konnte man sich das auch schon an 2 bzw. 3 Fingern abzählen, was dann passiert. So kam es ja dann auch. Ja, dass er den Titel nicht abgeben will, ist auch sinnvoll. Muss er aber Orton, kriegt den Titel nicht. Triple H tut also so, als wäre er fair. Ja, warum das Ganze geschehen ist, das ist bei mir ähnlich wie bei dir. Das erschließt sich mir nämlich auch nicht. Die einzigste Variante, die ich mir vorstellen könnte, wobei es ja auch keinen Sinn macht, wäre, dass Triple H Armstrong den Auftrag gegeben hat, das zu tun, damit er Orton nachher wieder zu den, wie hieß es im Backstage-Segment danach, zum kranken Bastard machen kann, der Triple H damals gefesselt hat und dann Stephanie einen DDT verpasst hat. Macht aber auch keinen Sinn, weil, also nicht so viel Sinn, aber darauf könnte es hinauslaufen, aber für mich macht die Variante irgendwie keinen Sinn. Ja, Und von daher bin ich gespannt, wie man das auflösen will. Was Sinnvolles erschließt sich mir da als eventuelle Lösung noch nicht. Ja, da sind wir ja schon mal zwei, das ist immer gut. Und ja, jetzt fragt sich nur, wie man den Weg bis zum Battleground Pay-Per-View da ziehen wird. Wenn das Match jetzt schon ansteht, mal gucken, was da noch kommen wird. Jetzt fragt sich natürlich auch, was wird bei Battleground passieren. Natürlich wird es eine Battleground Preview und Review von uns geben, aber man kann ja vorher mal kurz drüber diskutieren. Ich meine, also ich habe ja bei diesem Match schon erwartet, vielleicht, dass Big Show in das Match eingreifen wird und vielleicht sogar zugunsten von Randy Orton, denn ja, Big Show ist ja in der WWE immer mal für einen Heel- und Face-Turn gut. Also das Gut ist dann in den Anführungszeichen gesetzt, aber also ich hätte schon dran gedacht, vielleicht, dass Big Show, also dass das Match vielleicht zu einem No-Disqualification-Match wird, bevor Triple H was anderes gesagt hat und so dann entweder halt The Shield oder Big Show eingreift und Big Show dann vielleicht von sich aus Daniel Bryan ausknockt und Randy Orton zum Sieg verhilft. Ich glaube, diese Variante, oder was heißt ich glaube, ich denke, diese Variante wird sich dann bei Battleground niederlegen, somit, also erfüllen, sagen wir es so, weil Niederlagen hört sich dann eher an, als ob es nicht passieren wird. Also ich glaube, Big Show wird in dieser Corporation-Fehde sogar nochmal einen weiteren Turn hinlegen. Was denkst du? Big Show, da würde ich erstmal abwarten, was nun noch passiert. Aktuell würde ich dies stark bezweifeln, dass er das von sich aus macht. Also für inwiefern, weil also er wird es sicherlich nicht ohne irgendwelches Geheule, was er so sensationell rüberbringt, tun. Und da sollte man noch erstmal die Stipulation des Matches abwarten. Ja, und von daher weiß ich nicht, Battleground, wann ist das? Sechster Oktober. Oh, am Ende der Triangle League. Ganz genau, daher habe ich mir das auch abgeleitet. Ich könnte mir vorstellen, dass es im No Contest endet und dann Hell in a Cell Match dann am, ich glaube, das ist der 6. Ja, das ist die erste Ferienwoche für uns. Ja, schön. Aber Hell in a Cell ist immer katastrophal. Ja, großteils ja. Außer das eine Mal, wo ist das die Ex gegen Legacy Hell in a Cell Match. Oh, das war, glaube ich, der erste Hell in a Cell Pay-Per-View, kann das sein? Das kann gut sein, ja. Ja, also ich denke, es wird, könnte ich mir vorstellen, noch kann das und dann, das soll ja Gerüchten zufolge wieder ein Gimmick-Match werden, also wird es wohl der letzte Hell in a Cell Pay-Per-View, wenn man das wirklich so tun möchte. Gott sei Dank. Ja, und dann hätte man doch schon mal etwas, wo man ein Gimmick-Match draus machen kann, dann wird Daniel Bryan im Idealfall zum dritten Mal WWE-Champion und dann ist auch gut. Ja, aber ich hoffe, er bleibt dann auch erstmal WWE-Champion. Ja, sonst hätte man sich das ja sparen, weil dann ist es ja nicht Gimmick-Match, dann geht es ja noch weiter. Das ist wohl wahr. Ja. Ah ja, du hast ja, glaube ich, hast Triple A, Big Shows Geheule hast du ja, glaube ich, auch angesprochen gerade, ne? Jo. Ja, das gab es ja auch in einer Promo, denn WWE Hall of Famer und Vater von Dustin Rhodes, aka, wie man, oder aka, wie man so gerne im Amerikanischen verwendet, Goldust, der letzte Woche gegen Randy Orton verloren hat, und der Storyline-mäßig entlassene Cody Rhodes, der bald heiraten wird, oder schon geheiratet hat, ich weiß es nicht. Cody Rhodes, ja. Nämlich Dusty Rhodes kam in den Ring, wurde ja via Twitter war es ja, soweit ich mich erinnern kann, von Stephanie McMahon eingeladen. Und ja, natürlich redete er über die Entlassung Cody Rhodes, ging auf Best for Business ein, fand natürlich nicht, dass es Best for Business ist, Cody Rhodes zu entlassen. Ja, und dann kam halt Stephanie McMahon, hat sie wirklich eine, ja, stimmt. Sie hat ein bisschen sich natürlich über die Rhodes Family lustig gemacht und auch kurz auf die Hochzeit von Cody Rhodes und seiner doch nicht unansehnlichen Frau, Freundin, Verlobten, Frau, irgendwas davon, keine Ahnung, wie sie heißt, Brandy Lee oder sowas war das, ist sie drauf eingegangen. Und eine Sache, was ich nicht verstehen konnte, war, dass Dusty Rhodes entscheiden sollte, ob Cody Rhodes oder Goldust noch eine Chance bei der WWE hier verdienen sollen, weil Goldust hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wieder ins WWE-Roster zu kommen. Das stand ja auch niemals zur Debatte, deswegen frage ich mich, was das sollte. Das war wieder so eine dumme Sache. Natürlich hat Dusty Rhodes gesagt, nee, so eine Entscheidung treffe ich nicht. Dann ging das hin und her, wieder hier, vertraust du einem der Söhne nicht, oder vertraust du einem mehr, bevorzugst du jemanden. Dies ging halt so weiter, bis dann halt The Shield rauskam. Die wollten dann Dusty Rhodes halt attackieren, nachdem die den Ring umzingelt haben. Aber Stephanie McMahon wollte dies nicht, sie hat lieber mal wieder The Big Show rausgerufen. Und natürlich sollte es einen Knuckle Punch geben, den WMD von Big Show gegen Dusty Rhodes, gegen den Hall of Famer. Und da sollte Dusty Rhodes dann eine Entscheidung treffen, von wem er vermöbelt werden will. Er hat keine Entscheidung getroffen, erneut. Stephanie McMahon hat sich dann für Big Show entschieden. Und da kam der von Leon eben erwähnte Heulkrampf wieder zum Einsatz, denn, ja, natürlich. Oh mein Gott, Entschuldigung. Natürlich hat es Big Show sehr mitgenommen, denn er musste ja dann Dusty Rhodes schlussendlich mit dem Knockout Punch niederstrecken. Aber immerhin durfte er dann nachher noch Dusty Rhodes aus der Halle begleiten. Ja, und Dusty Rhodes wird man dann genau wie Goldust jetzt nicht mehr in der WWE sehen, denke ich mal. Und Cody Rhodes, keine Ahnung. In 2 Monaten wieder, keine Ahnung, wie lang seine Flitterwochen gehen und was er dann noch alles macht. Was denn? Ja, du, nix. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das war ja schon, ja, das war das ganze Segment. Big Show hat wieder die Spanne zwischen Gut und Böse gespielt und war, ja, ich weiß nicht, warum ich diesen Begriff benutze, aber Auftragskiller von den McMahons ist ein schönes Wort. Und ja, Dusty Rhodes am Mick ist er schlimm. Also den kann ich mir überhaupt nicht anhören. Ich denke da immer, der ist betrunken. Also nee, das geht nicht. Also, aber das Segment fand ich schon insgesamt, ja, ich sag mal so, das Mikrofontechnische war dann insgesamt durchschnittlich, aber ja, der Rest war dann halt in Ordnung. Und Big Show kennt man ja mittlerweile dann als kleine Heulsuse. Oder eher gesagt große Heulsuse. Ja, und seit neuestem wohl auch als Auftragskiller. zum American Dream Dusty Rhodes muss ich erstmal sagen, der hat eine eher gewöhnungsbedürftige Stimme, aber ich finde sie unheimlich, wie sagt man, also die hat Charakter, so eine Charakterstimme, so wie Russ Bray zum Beispiel, hat auch eine Charakterstimme und die Promos von dem werden sicherlich auch nicht erträglich. Der kann nur 180 schreien und dann ist auch gut. Also natürlich schwer zu folgen, gewöhnungsbedürftig, aber für einmal im Jahr geht das klar, denke ich zumindest. Ja, Stephanie McMahon, Respekt WWE, ihr habt es geschafft, dass die mir auf den Sack geht. Und das ist also nicht einfach, denke ich. Von daher macht man mit der Storyline nach wie vor nicht so viel falsch. Ja, The Shield habe ich mich erst gewundert und dann kam Biggie, The Show, der Auftragskiller, musste sich dann entscheiden und er hat sich quasi fürs geringere Übel entschieden, aber das geringe Übel hat ihm mental zugesetzt. Es gefällt mir, was Big Show so zum Besten gibt, schauspielerisch. Also es ist 1A. Und dann kann man nicht so viel meckern und ich denke für mich ganz klar, dass das Segment der Show ging ja auch eine ganze Weile. Und das war echt sehr mitreißend, ja, dass man Dusty Rhodes wählen lassen soll oder muss oder hier. Ihr wisst ja, was ich meine zwischen Cody und Goldust. Hast du vorhin gesagt, konntest du nicht nachvollziehen, ne? Was nochmal? Dass der sich zwischen Goldust und Cody Rhodes entscheiden soll, wer den Spot kriegt. Ja. Ja, klar, Goldust, Der ist Free Agent. Ist richtig, aber das müssten ja die ganzen Marks nicht wissen. Und von daher finde ich das schon ganz sinnvoll, dass man hier Psychodruck ausübt. Und in diesem Segment, das macht ja auch die ganze Corporation-Story in gewissermaßen aus. Auch mit Big Show, das ist ja genau dasselbe. Von daher war das schon ganz gut eigentlich. Und wie gesagt, das Segment des Abends. Ja, das, ich denke mal, kann stimmen. Ja, also ich fand die Opening-Promo eigentlich noch ein bisschen besser. Naja, also weil die Heyman-Promo war diesmal nichts. Der hat ja auch nicht viel gemacht. Das lag nicht an Heyman. Also ich, auch nicht am... Ach, egal. Ja, du hast gesagt, Big Show 1A als Schauspieler, das stimmt wirklich. Die letzten Wochen grandios von ihm, wie er schauspielert. Zwar kennt man's und ist ein bisschen schade, wenn Big Show immer weinen muss, der große Windelträger. Aber ich sag mal so, ja, also was soll ich da? Ich schließe mich an und vielleicht ist deswegen durch die schauspielerischen Qualitäten von Big Show auch der WWE-Film Knucklehead gar nicht mal schlecht geworden. Aber wenn er da heult, bestimmt nicht. Nee, hat er nicht. Oder? Doch, kurz einmal, glaube ich. Süß. Ich bin so toll. Und er hat am Anfang des Films auch Haare gehabt. Ui. Aber, ja, keine richtigen. Aber das ist ja klar. Bis er abgerannt worden. Was hatten wir noch hier? Ach ja, Dusty Rhodes. Ach nee, egal. Nichts Wichtiges. Da wir jetzt mal die Storyline komplettieren wollen aus dieser Show, haben wir noch das Match Randy Orton gegen den Mann, der Heimspiel hatte, nämlich The Miz, und dann noch den Main Event Daniel Bryan gegen Roman Reigns. Und wir fangen an mit Randy Orton gegen The Miz, welches aber kein Match war, so wirklich, denn The Miz kam rein, hat natürlich alle begrüßt, seine Stadt, seine Heimat, Cleveland, Ohio. Ich glaube, seine Familie war sogar da in der ersten Reihe. Und aber The Miz wurde dann relativ schnell von Randy Orton attackiert. Und dann wurde das Match angeläutet, war aber dann nach einer Minute wieder vorbei, als Orton einfach weiter The Miz niederprügelte und es ein Double Countout gab. Und ja, dann gab es nach dem Match noch ein paar Aktionen, unter anderem einen DDT. Und, ja, man glaubt es kaum, eine Aktion mit einem Stuhl gegen den Kopf in der WWE, das kennt man gar nicht mehr. Denn Randy Orton hat halt einen Stuhl genommen. The Miz, der dann im Ring lag, nachher hat einen Kopf zwischen den Stuhl, also im Stuhl eingeklemmt und dann schön mit dem Knie draufgesprungen. Schön. Und ich denke mal, The Miz wird dann jetzt erstmal ein paar Wochen ausfallen, verletzt. Viele fordern ja mittlerweile a Return of Awesome Truth. Oder was heißt viele, einige. Ja, wäre ich auch einer für, aber nur als Heel Tag Team bitte. Weil ich fand sie grandios. Miz vs. Orton. Über das Match brauchen wir jetzt nicht sprechen, aber kurz mal über die Aktion. Glaubst du, das war jetzt halt nur, um halt ein bisschen wie Randy Orton ein bisschen wieder als Heel noch mehr zu etablieren jetzt und stärker, noch stärker und präsenter darzustellen, weil The Miz halt in Cleveland, Ohio, weil es seine Heimat ist, oder soll das noch ein Nachspiel haben in ein paar Wochen? Ja, hoffentlich nicht. Also es gab ja ein Backstage-Segment, hatte ich ja vorhin mal angesprochen. Randy Orton soll ja doch bitte wieder dieser alte kranke Bastard werden, der Triple H gefesselt hat und Stephanie McMahon dann einen DDT verpasst hat. Das hat ihn ziemlich angepinkelt. Ja, das muss man hier so ganz klar sagen. Und dementsprechend easy erklärt sich mir dann, warum man das hier so geregelt hat. The Miz ist ja, habe ich wohl gelesen, auch storyline-technisch jetzt verletzt erstmal. Durchaus möglich, dass er dann, wenn nach meinem Plan dann bei Hell in a Cell die Geschichte mit Orton und Bryan vorbei ist, er zurückkehrt und gegen Orton fehlt. Ja, das denke ich mir auch. Gab der schon mal nur andersrum, als er eingecasht hat. Das war gut. Ja. Nur in erster Linie denke ich, das ist, um Orton halt wieder als kranken Bastard zu etablieren. Und ja, dementsprechend erkläre ich mir das. Und The Miz, ja, tut ihm sicherlich gut, mal eine Pause zu bekommen, weil so sehr wie der hängt, glaube ich, von den Faces zumindest keiner in der Luft. Also von den Faces, die wir leisten können. Ich meine, das ist nicht so ein Zack Ryder oder so. Ja, auf jeden Fall. Ja, The Miz hängt wirklich in der Luft. Noch mehr als der Big Boss Man nach dem Hell in a Cell Match bei WrestleMania 15. Gegen den Undertaker. Aber egal. Es hatte ja auch andere Gründe. ja. Ich denke mal, das stimmt schon im Zusammenhang mit dem Backstage-Segment, welches du angesprochen hast. War das schon die passende Antwort von Randy Orton? Ja, ich würde dann auch, aber insgesamt meine erste Variante dann dazu noch packen, dass The Miz dann zum Beispiel auch nur attackiert wurde, weil er jetzt ein Heimspiel in Cleveland hatte und so, macht man das halt noch präsenter. Aber so kann man eventuell eine Fehde halbwegs aufbauen. Ich meine, auch wenn eine Fehde scheiße ist oder scheiße wird oder werden kann, ein Fädenaufbau ist immer nichts Verkehrtes und da The Miz dann vor den eigenen Freunden und der eigenen Familie vermöbelt wurde, kann das schon ein kleiner Aufbau sein. Naja, wir schmeißen uns mal ans Ende der Show. Da gab es ja, wie gesagt, Daniel Bryan gegen Roman Reigns. Ja, Roman Reigns ist ja jetzt nicht so der athletische Wrestler, aber dafür ein, ja, ich denke mal, Powerhouse kann man da schon verwenden und zwar ein nicht schlechter. Und das Match war auch alles andere als schlecht und alles andere als kurz. Ich meine, lang heißt ja nicht immer gut, aber dieses Match war schon meiner Meinung nach richtig gut gefüllt. Ganze 18 Minuten und ja, ich glaube, so viel Matchtechnik gab es dann nicht. Ich würde sagen, ich fand sogar den Opener ein bisschen besser als den Main Event, muss ich sagen. Ich fand Ziggler gegen Ambrose noch ein bisschen besser. Aber nichtsdestotrotz, den Main Event, an dem war nicht viel auszusetzen, wenn überhaupt was Großartiges auszusetzen war. Daniel Bryan konnte gewinnen, aber durch Disqualifikation, denn Randy Orton konnte eingreifen. Daniel Bryan wollte den Yes-Lock zeigen gegen Roman Reigns. Ich glaube, nachdem er den High-Knee-Strike zeigte. Ich bin mir da nicht so sicher. Bitte? Doch, ich meine, das ist richtig. Ja, gut. Und ja, dann sollte es halt die gleiche Aktion von Randy Orton geben, wie schon, also gegen Daniel Bryan, wie schon gegen The Miz vorher. The Shield war natürlich auch noch beteiligt im Ring, aber endlich mal was anderes. Die Wrestler im Locker-Room, im Backstage-Bereich stehen nicht einfach nur drumherum und machen alles, was The Shield, Randy Orton und Triple H etc. sagen. Sie machen auch mal was, denn ja, ein paar aus dem Locker-Room kamen zu. Es waren zum Beispiel, versuche mich zu erinnern, die Primetime Players, Kofi Kingston, R-Truth, Dolph Ziggler war auch dabei, glaube ich, ja. Zack Ryder meine ich gesehen zu haben und Rob Van Dam war natürlich noch dabei. Meine, die Usos auch. Die Usos, ja, es kann sein. Und natürlich am wichtigsten Justin Gable war auch dabei. Ja. Gar nicht erkannt bei der Frisur. Ja, die Frisur ist scheiße, aber der Typ ist cool. Ja, und die konnten tatsächlich sowohl Orton als auch die drei vom Shield fertig machen und zusammen mit Daniel Bryan, ja, das Ende der Show und den verdienten Feierabend, also, ja, großenteils verdienten Feierabend, also für Daniel Bryan vor allem verdient, einen Feierabend feiern für diesen Abend, ja, deswegen auch Feierabend, so, haha, Wortspiel, und, ja, wie gesagt, Match, bin ich sehr überzeugt von, fand ich ein richtig, richtig gutes Match und was da am Ende passiert, hat mir gut gefallen, dass dann auch mal Daniel Bryan, na gut, er stand ja letzte Woche auch als Sieger da und beim Pay-Per-View, aber dass man dann auch mal Hilfe für Daniel Bryan hatte und fand ich schon richtig gut, also ich würde mal sagen, in dieser Ausgabe kann man getrost sagen, dass es endlich mal größere Veränderungen in dieser Storyline im Ablauf gab und das ist natürlich sehr positiv und als Ende der Show fand ich das schon sehr gelungen. Ja, zweifelsohne richtig. Match, also das Match Bryan gegen Reigns, wenn man die Paarung hört, denkt man nicht unbedingt, das wird so gut, wie es dann am Ende war. Ziggler Ambrose war dann zumindest mal auf demselben Niveau. Ich muss gestehen, ich war bei einigen Matches nicht ganz aufmerksam, weil so 3-Stunden-Weeklies nach wie vor an mir nagen und mich dann matchmäßig auch nicht immer so interessieren. So war das dann, wann habe ich es geguckt? Gestern? Ja, gestern. Zumal ich die Show auch in zwei Teilen gucken musste, also so viel dazu. Also vertraue ich da mal auf dein Votum. Was ich dann aber mitbekommen habe, ist, was du gerade thematisiert hast, nämlich das Ende, und ja, sehr gut gemacht. Es gibt die Wende quasi in der Storyline. Erst Big Show letzte Woche, der sich weigert, und dann wird er vermöbelt und da kommt man doch wieder zurück, und jetzt halt der komplette Face-Roster, der gerade Backstage anwesend war. Es ist nicht schlecht, was man dort gemacht hat. Ja, man hätte vielleicht Zack Ryder weglassen können, aber das ist jetzt was anderes. Annehmer. Und ja, also es wurde ja mal gesagt, jeder, der da was macht, wird entlassen. Triple H kann natürlich nicht die ganzen Leute jetzt auf einmal entlassen. Von daher hat der Face-Roster schlau agiert. Ja, vielleicht feuert er auch immer dann jede Woche einen einzigen. Der fängt mit Zack Ryder an. Ja, der wollte doch, glaube ich, eh gehen oder so, ne? Habe ich irgendwie. Ja, hoffentlich. Hoffentlich macht das auch. Ja, kurze Frage. Revolution in der WWE? Fragezeichen. Ja, natürlich. Das Regime von... Ja, ich hatte da mal so einen Namen für ihn ausgedacht. Das für Triple H. Das werde ich jetzt hier nicht wiedergeben. ja, kann man so sagen. Auf jeden Fall gibt es Widerstandskämpfer. Ob die am Ende niedergeschmettert werden mit Elimination Matches. Dann das... habe ich jetzt mit Absicht gesagt. ich erinnere an den Pay-Per-View Elimination Chamber. Also. Ja, vielleicht gibt es ja ein Kammermatch am Ende. Ja. Also auf jeden Fall könnte das Folgen haben. Ich hoffe nicht für alle, denn ich möchte ungern Zack Ryder dann 3-on-1-Match gegen The Shield oder gegen Big Show sehen. Aber bin ich ganz ehrlich. Wobei, wenn Big Show ihn plättet und er dann endlich weg ist, würde ich das akzeptieren, noch mit 10 Punkten bewerten. Ansonsten muss es aber nicht sein. Aber mal schauen. Ich weiß jetzt, SmackDown habe ich mir nicht durchgelesen. Vielleicht gucke ich es mal wieder. Ich denke, da wird er schon weiter thematisiert werden. Und wenn ich dann halt nächste Woche bei Raw. Ja, denke ich auch. Also, ja, irgendwas wird dann aber auch jetzt kommen. Ich denke mal, das waren nicht die einzigsten Superstars oder die einzigste Ausgabe, wo dann was passieren wird, vielleicht gibt es da ja auch ein 20-on-4 Handicap-Match, das ist ja auch mal was da. Da hat die WWE ja früher auch mal gern was gemacht, der ganze ECW-Roster gegen Randy Orton und John Cena und so weiter. Alles schick. Ja, wir haben es gerade kurz angesprochen. Dozilla gegen Dean Ambrose war der Opener und meiner Meinung nach das beste Match. Knapp vor halt dem Main Event Daniel Bryan gegen Roman Reigns. Und Dolph Ziggler konnte gewinnen, anders als beim Pay-Per-View Night of Champions, denn da konnte Dean Ambrose ja gewinnen. Diesmal halt Dolph Ziggler. Ich glaube, der erste Sieg seit einigen Wochen für Ziggler. Und dann auch noch ein cleaner Sieg, also Match komplett clean, ohne dass wer eingegriffen hat, weder Ryback noch die anderen Shield-Mitglieder, aber Ryback hat ja eh was anderes zu tun mittlerweile. Ich habe ja schon gesagt, der hat mit Paul Heyman ein bisschen rumgeknutscht auf der Stage, aber ja, Dolph Ziggler. 12 Minuten ging das Match. Ist ja nicht selten für einen Opener, dass es zu den längsten Matches gehört. War aber nur das drittlängste Match. Kaum zu glauben. Ja, Dolph Ziggler gewinnt mit seinem Zigzag. Hat man länger nicht mehr gesehen. Und ja, wie gesagt, bestes Match des Abends für mich. Und ich habe da jetzt nichts auszusetzen. Und das war so das erste Match, welches endlich mal von den beiden das gezeigt hat, was es auch verspricht, nämlich 1A wrestlerisches Können. Und das waren halt jetzt die 3-4 Minuten, die bei Night of Champions für dieses Match gefehlt haben. Und hier hat man dann einen super Opener gesehen. Ja, zweifelsohne. Das Match habe ich auch, weil es ein Opener war, da bin ich noch nicht ausgeloggt, mitverfolgen können. Mit Freude. War nicht schlecht. Ziggler Sieg hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Bin kein großer Freund davon, dass Ziggler um den United States Titel kämpft. Wobei das den Titel sicherlich nur gut tun kann, aber Ziggler nicht. Das ist das Problem. Was ich dabei sehe, vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich denke nicht, dass ich mich da täusche, leider. Nun gut, sei es drum, vielleicht passiert dann auch noch irgendwas anderes und dann kommen wir um ein weiteres Titelmatch bei Battleground drumherum. Und dann wird Zeit, dass Ziggler sich anderen Gefilden zuwendet, ob er jetzt in der Kritik steht oder nicht. Richtig. Der Felix hat bei der Review am Montag ein gutes Statement gebracht, oder was heißt gut, ein interessantes Statement. Was ist denn, da muss man sich, man muss sich fragen, was das halt für Dolph Ziggler besser ist, um den World Heavyweight Titel anzutreten oder um den United States Titel anzutreten, weil der United States Titel wahrscheinlich momentan noch höher im Kurs ist als der World Heavyweight Titel, wie eigentlich fast jeder Titel. Also, sehe ich nicht so. Nein? Nee. Natürlich ist, man muss erstmal 7 Stunden nachdenken, bevor man weiß, wer der aktuelle Titelträger ist. Und für die, die das gerade tun, das ist Alberto Del Rio. Aber nichtsdestotrotz steht das für mich nicht höher im Kurs. Also vielleicht mag er aktuell interessanter sein, aber höher im Kurs, also wäre ich jetzt, würde ich jetzt ein Mark, ja, und würde sagen, ich will jetzt Wrestler werden, und welchen Titel will ich denn antreten, dann sage ich nicht United States Titel, dann sage ich lieber World Titel, ne? Also denke, bei den Leuten in unseren Kreisen mag das bei einigen so sein, aber ich denke, bei der Hauptzielgruppe ist das nicht so. Okay. Naja, ich sehe das kritisch. Also zum einen hast du natürlich recht, zum anderen würde ich da Felix Aussage schon zustimmen, oder eine berechtigte Frage ist es auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass man momentan als United States Titel interessanter in den Shows ist als der World Heavyweight Titel. Gut, da ist das Problem, dass man momentan auch in den letzten Wochen keine wirklich interessante Fehde um den World Heavyweight Titel hatte. Nach Dolph Ziggler gegen Alberto Rio kam da nichts mehr. Ich fand Christian gegen Alberto Rio totaler Müll, die Fehde. War ja auch nichts. Rob Van Dam gegen Alberto Rio ist natürlich auch totale Grotte. Wird wahrscheinlich jetzt noch weitergehen bis Battleground. Und ich glaube, dass es da einen Titelwechsel gibt, denn das Ende von Night of Champions, von dem Match um den World Heavyweight Titel, war ja nicht gerade so, dass man das jetzt einfach abhakt, denke ich mal. Und ja, das ist auch schon angekündigt worden. Ja, wird ja mal besser. Ja, Battleground, der ist halt kommt mir jetzt so vor wie so ein Night of Revenge. Nee, ja, also halt so wie bei Raw manchmal es gab, so nach WrestleMania so Rematches von WrestleMania. Backlash. Ja, so kann man das auch sagen, ja. Ja, schade, dass es den Pay-Per-View nicht mehr gibt. Ja. Naja, genau, wie Armageddon und Unforgiven und No Mercy, obwohl No Mercy war mir eigentlich egal. Aber netter Name. Ja, gab's da nicht, glaube ich, Unforgiven gab's das Casket-Match Undertaker gegen Mark Henry. Naja. Aber ich meine, ja? Bei No Mercy gab's dieses, wie nennt sich, Leichenwagen-Match gegen Kennedy von Undertaker. Echt, war das nicht bei Armageddon? Nee. Keine, oder? Da ist doch der Undertaker oder so. Da war bei First Blood oder so, oder? Ja, genau, weil das Leichenwagen-Match, das war ja Last Ride Match, so. Das war ja bei, da ist ja der Undertaker von der Armageddon-Stage runtergeflogen. Stimmt, hast recht. Ich habe auf jeden Fall einen von meinen Pay-Per-Views auf meinem Datenträger hier auf dem PC und da ist es drauf. Okay. Na gut. Aber No Mercy natürlich, da wo es 3 WWE-Titel-Matches an einem Abend gab, kann man festhalten. Sensationell. Naja, ja, man hält fest, John Cena war verletzt. Aber da hat es mich noch gar nicht mal so doll gefreut. Ja, das, so kann sich die Welt ändern. Naja, na gut, man freut sich ja eh nicht, wenn Leute verletzt sind, außer vielleicht beim Great Khali oder sowas. Aber ich glaube, da gibt es auch keine News zu, wenn der sich verletzt. Da möchte ich gegensprechen. Ich bin nicht traurig, dass Cena verletzt ist. Aber natürlich, das man ja keinen. Man sagt jetzt nicht offenherzig, dass man ihm es gönnt, aber insgeheim. Ja, man gönnt es dem Wrestler. Ja, genau. Ja, der Person, klar. Ich gönn's auch nicht dem Grey Khali, vor allem, weil es den umbringen wird bei seinen 2,30 Meter, wenn er sich das Bein bricht oder so. Passt ja in keinen Rollstuhl rein. Kommt der ins Smart? Ja, also. Brauchst du beim Jeep das Dach ab und dann hast du. Ich meine, wenn der sich dabei bricht und umfällt, dann bricht er sich doch den Schädel. Ja, vielleicht sind da auch so zwei Ampeln als Krücken oder so. Ja, gut, aber tendenziell hast du recht, stimmt. Ja, ja. Gut, machen wir weiter. Ach ja, wir haben ja schon über den Opener gesprochen, genau. Ach, wir schweifen ab. Ja, kurz zwei kleine Matches. Fandango, der bei Night of Champions gegen den eben erwähnten The Miz verlor, konnte hier in 3,5 Minuten gegen R-Truth gewinnen mit seinem Diving Leg Drop. Ich muss sagen, war ein kurzes Match, hat man nicht viel erwartet, aber es war trotzdem okay. Ja, so kurze, knackige Matches kann R-Truth mal machen und Fandango ist auch nicht gerade der schlechteste für. Dafür nicht so interessant war Brie Bella und Naomi und Cameron Azzi Funkadaddles gegen Layla, Lisha Fox und Oksana, die sich ja gegen AJ gewendet haben, nachdem Brie Bella ihren Facebuster gegen Oksana gezeigt hat. Ich glaube, heißt der Facebuster eigentlich auch Twin Magic? Ich weiß es gar nicht. Na egal. Ist ja keine Ahnung. Was? Nee, keine Ahnung. Achso. Interessiert mich auch nicht. Ja, das war's ja eigentlich. Kann man aber auf Cage Match gucken, wie der heißt. Na gut. Es gab noch ein 3-Minuten-Match. Dann mache ich noch eine kurze Wertung. War ein Six-Man-Tag-Team-Match, wie man vielleicht rausgefunden hat. Und die Faces haben gewonnen. Oder im Anführungszeichen Faces. Ich glaube, Brie Bella. Weiß man nicht, ob man die jetzt langfristig dann weiter als Face zeigen will. Ich glaube, die erste Staffel von Total Divas ist jetzt vorbei. Es gab ja jetzt die achte Folge jetzt. Und ich glaube, Mitte Oktober soll es weitergehen mit den zweiten 8 Folgen. Ja. Und ja, 3 Minuten gegen dieses Six-Man Tag Team Match, also eine halbe Minute kürzer als Fandango gegen R-Truth. Aber tatsächlich ging's, und das ist sehr erschreckend, kann man leider gar nicht mehr sagen, aber sehr schade, eine halbe Minute länger gegen dieses Six-Woman Tag Team Match, als das 1 gegen 1 Match zwischen Rob Van Dam und dem Money in the Bank Kaufverträger Damien Sandow. Da konnte nämlich Rob Van Dam nach 2,5 Minuten mit dem 5-Star Frog Smash gewinnen und nach dem Match gab es aber nochmal eine kurze Promo von Damien Sandow, in dem er angekündigt hat, dass er bald World Heavyweight Champion ist oder wird. Und das hat ihn schon mal wieder ein bisschen anders dargestellt. Bitte? Hoffentlich hat er recht. Entschuldigung, ja, hoffentlich. Weil alles ist momentan besser als, na, ich weiß nicht, ja, alles nicht, aber einiges ist momentan besser als Alberto Rio, finde ich, weil momentan, naja, der hängt als World Heavyweight Champion dann auch ein bisschen in der Luft, muss man sagen. Und das ist nicht gerade einfach als Champion. Ich glaube, das hat auch nur The Miz als Intercontinental Champion geschafft. Oder? Also rein Champion-mäßig finde ich Curtis Axel auch nicht. Also der ist zwar so, Storyline, ja, aber als Champion fällt er jetzt nicht auf, ne? Das ist wohl wahr. Ja, sieht nach einem Titelgewinn von Rob Van Dam aus. Für mich da dann auch der, dadurch meiner Meinung nach, erst der Cash-In von Damien Sandow dann plausibel wird. Und somit Rob Van Dam wird bei Battleground Champion und ich könnte mir vorstellen, dass, keine Ahnung, Damien Sandow bei Hell in a Cell eincashen wird, nach einem Rückmatch zwischen der Batterie und Rob Van Dam. Und ja, wenn du willst, darfst du jetzt zu einem der drei, zu 2 von 3 oder zu den 3 von 3 kurzen Matches was sagen. Ich denke mal, 2 von 3. Okay. Und rate mal, zu welchem ich nichts sage. Dieben. Richtig. Dazu sage ich nur, das Outfit von Brie Bella finde ich irgendwie nett. Das mit den, war das das? Das bunte. Ja, ja. Ach Gott, Gott, ich finde das irgendwie nett. Aber nicht geil. Ja, Fandango gegen R-Truth. Ich möchte auch gar nicht aufs Match eingehen, denn ich denke, man weiß im Allgemeinen, ich bin kein Fan von solchen 3-Minuten-Matches, auch wenn vielleicht eins von 20 ganz gut ist. Das hatten wir aber vor 2, 3, 4 Wochen erst mit Fandango gegen auf Kofi Kingston. Ja, was ich sagen möchte, ist, R-Truth ist ja bekanntermaßen auf dem Hell in a Cell Poster. Da hatte ich doch tatsächlich die Befürchtung, dass auch der gegen Fandango gewinnt. Ach so. Und er sich irgendwie aufbaut und tatsächlich auf der Karte landet. Das kann ja immer noch passieren. Ja, aber glücklicherweise ist das nicht passiert und von daher würde ich hier von einer positiven Überraschung für Fandango sprechen, denn ich war der Letzte mit einem Sieg von ihm gegen Artruf, der, ich kann es nochmal sagen, bekanntermaßen auf dem Hell in a Cell Poster. Ist ja auch beim zweiten Mal klingt's scheiße. Ist ja auch scheiße. Finde ich gut, dass der gewonnen hat, aber er hängt auch in der Luft. Aber immerhin ist er in den Shows nicht wie Zack Ryder. Ja, RVD gegen Sandow. Möchte ich zum Match auch nicht sagen, mit derselben Begründung wie sonst auch immer. Ja, im Grunde möchte ich eigentlich nur loben Sandow für seine Promo. So banal es ist. Okay. Ja, R-Truth ist auf dem Hell in a Cell Poster. Alle guten Dinge sind drei, trifft also hier diesmal nicht zu. So. ja, dann haben wir noch ein Match gehabt. Das war ein Triple Threat Tag Team Match. Man hatte bei Night of Champions das Terminal Match oder wie es Sky Wrestling betont hat und wahrscheinlich von Carsten Schäfer kam, das Tag Team Tumult Match. Da habe ich schon wieder die Hände vorm Kopf zusammengeschlagen. Hinter und vorm Kopf und in den Kopf. Also, oh Gott, das 5 Tag Team Tumult Match, ich konnte nicht mehr. Ja, 3-Way Tag Team Match bei dem Tumult-Match haben ja erwartungsgemäß die Primetime und zu Recht die Primetime-Players gewonnen. Die waren diesmal nicht dabei. Ich habe die Befürchtung, dass man das jetzt nach Ausschlussverfahren macht und nachher nur noch die Tons of Funk übrig sind. Also, obwohl die 3MB war ja nicht dabei. Naja, vielleicht sind es auch die Real Americans. Aber erstmal sind jetzt die Usos dran. Die konnten nämlich das Triple Threat Tag Team Match gewinnen und sind somit Nummer 1 Herausforderer auf die WWE Tag Team Titel, also auf The Shield, Roman Reigns und Seth Rollins. Und genau wie bei den Primetime Players denke ich, dass sie nicht gewinnen werden. Ja, die konnten nämlich gegen die Tons of Funk und gegen die Real Americans gewinnen. Die Real Americans konnten den ersten Fall machen, indem Antonio Cesaro mit einem Einroller Sweet Tea Tensai einrollen konnte und somit Gott sei Dank die Tons of Funk. Oder ich glaube, du hast es mal in den Raum geworfen und davon die Tons of Fuck eliminieren konnte. Und dann konnten die Usos nach 13 Minuten ja die Real Americans besiegen. Nämlich durch einen Superfly Splash von einem der Usos gegen Jack Swagger. Ja, 13 Minuten. Ich muss sagen, ich glaube, die Tons of Fuck waren ja, glaube ich, schon nach 4-5 Minuten weg. Weiß ich aber nicht mehr ganz. Und ab da an wurde es ja ganz schön positiver. War. Ich glaube, dann hatte man, von 4 bis 13 sind 9 Minuten, unglaublich. Ja, ich kann auch noch Mathe, aber da wird schon eng. Ja, und es war, glaube ich, das längste Tag-Team-Match der beiden Teams gegeneinander, muss ich sagen. Und es war jetzt bei den drei Tag-Teams auch nicht die große Überraschung, dass die Usos gewinnen, weil die Real Americans sind zum einen hier, was jetzt nicht unbedingt so viel aussagen muss, aber ja, sie stehen halt auch ein bisschen in der Luft durch Jack Swaggers Geschichte noch immer, weil ich glaube, da hat die WWE ihm noch nicht ganz verziehen, sonst wären die Real Americans noch weiter oben. Aber macht immer Spaß, die zu sehen, vor allem den Anfang, wenn die ganze Halle We the People schreit zusammen mit Sepp Coulter. Und ist ja auch immer schön, Antonio Cesaro zu sehen. Und ja, für mich keine Überraschung, dass die Usos gewonnen haben. Ich denke mal, dass ja, man kann schon sagen, das Rückmatch oder das zweite Match um die WWE Tag Team Titel zwischen The Shield und den Usos kann auch wieder ganz ordentlich werden. Ich denke mal nicht, dass es beim, obwohl ich weiß nicht, ob ist es für ein Pay-Per-View angekündigt? Keine Ahnung. Gut. Glaube ich auch nicht. Könnte sein, dass es nächste oder übernächste Woche passiert. Oder eventuell wieder als Kick-Off-Match. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall war ich nach der Eliminierung von den Tons of Funk mehr als, ja nicht mehr, aber positiv gestimmt von diesem Match. Aber ich bin jetzt, bevor du deine Meinung sagen kannst, ich bin ja kein großer Fan von den Usos. Ich finde aber, dass sie ja schon ordentlich im Ring sind, auch einige sehr gute Matches bestreiten können. Siehe das Kickoff-Match gegen The Shield bei Money in the Bank. Aber für mich fehlt bei denen ganz klar das Gesamtpaket, weil für mich haben die nur minimales, also maximal haben sie nur minimal Charisma, also für mich sind die jetzt nicht so die geborenen Champions, wie zum Beispiel die Real Americans oder ja, für mich die Primetime-Player, die sich redlich verdient haben. So, ja, aufs Match kann ich nicht eingehen. Ich hatte ja schon mal gesagt, 3 Stunden Ausgaben nagen an mir. Das Match hat darunter gelitten, als ich gesehen habe, wer da steht. Nämlich die Tanz auf Funk, habe ich das Match kurzerhand geskippt. Das hat mich auch ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert, weil mir auch ähnlich wie dir klar war, also nicht klar, aber sehr wahrscheinlich war, wer das gewinnt. So ist es ja auch gekommen. Aber 12 Minuten klingt jetzt nicht so, als wäre es schlecht gewesen. Ist das so? So, erstmal den Muten, Entmuten-Knopf. Ja, wie gesagt, die ersten Minuten mit den Tons of Funk waren ja nicht berauschend, weil sowohl Tensai kann ja eigentlich wrestlen, aber ja, ist auch nicht das große Talent und ja. Brutus Clay ist sowohl als Hupfdohle, aber auch nicht als Heel gerade ein guter Wrestler. Ich finde, die Aktionen sind einfach unsauber und so sah es auch wieder aus. Das war so unterer Durchschnitt, aber von da aus wurde es dann schon ganz in Ordnung. Ja, gut. die Usos, ja, weiß ich nicht. Mag ich auch vom Charisma her nicht. Haben nämlich keins, wenn dann nicht viel. Aber wrestlen können sie, das ist auch was wert. Gibt welche, die haben kein Charisma und können auch nicht wrestlen. Ja, also ich denke auch, sie werden die Titel nicht gewinnen, aber wenn sie die dann doch gewinnen, würde es mich nicht mal überraschen. Und zwar, weil es ja bald diese Los Matadores geben soll. Ja. Und ich weiß nicht, ob das Faces sind oder Heels oder weiß ich, Matadoren. Ist mir auch ziemlich Wurst. Schwuchtel in Pink. Ja, ohne rosa Männer. Das können sie noch ein Stable mit Darren Young gründen. Ach, das ist aber jetzt nicht so nett. Ja, das war auch so gemeint. Ja, auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass man die als Ziel einsetzen wird und dann die eine Fehde kriegen gegen die Usos um die Titel dann. Weil man kennt das ja, wenn man vermeintlich neue Superstars debütieren lässt, in diesem Fall redebütieren, dann werden die schnell mal overpushed und danach wieder fallen lassen. Und ich denke, genauso wird es sein mit den Los Matadores, denn seien wir ehrlich, ein solches Gimmick hat noch weniger Dauerpotenzial wie Fandango. Das ist wohl wahr. Ja. Wir werden es ja sehen, ob wir es wollen oder nicht. Außer wir machen die Augen zu. Ja, also auch wenn ich die Usos nicht als Champions brauche, deine Erklärung scheint schon plausibel. Und ja, ich bin ja eh der Meinung, The Shield braucht generell keine Titel mehr. Also jetzt erst recht nicht mehr, wo sie bei der Corporation die Security sind. Und generell sind sie ja ein unabhängiges Tag-Team, wie sie sich gerne mal bezeichnet haben zu Anfangszeiten. Und die sich ja nicht von der WWE irgendwas einreden lassen wollen oder sich was sagen lassen wollen und da brauchen sie meiner Meinung nach auch keine Titel, zumindest jetzt erst recht nicht mehr, wie ich schon behauptet habe, aber naja. Eine Sache haben wir noch, das ist der Schlusspunkt dieser Raw-Ausgabe, also fand zwar in der Mitte statt, aber es war vielleicht auch so einer der ja dunklen Kapitel in der Raw-Ausgabe, nämlich kam Curtis Axel raus, das ist ja noch in Ordnung. Paul Heyman kam heraus, ist sehr in Ordnung. War im Rollstuhl, fand ich ein bisschen überzogen, aber gut, er hat ja auch ein paar Aktionen abbekommen gegen die Beine. Der arme Paul. Ja, und es kam Zwieback raus, also Ryback. Und das war nicht mehr so in Ordnung, denn mittlerweile steht fest, er ist ein Paul Heyman-Guy. Ich hatte ja... Wobei das gar nicht direkt erwähnt wurde, oder? Ja, nee, aber mittlerweile... Ja, so was da auf der Stage passiert, das Ja, aber es ist beachtlich, dass man das nicht sagen will, obwohl es eigentlich offensichtlich ist. Vielleicht hat Heyman gesagt, nee, so einer wird nicht so bezeichnet. Ja, das hoffe ich doch. Der wird nur abgeknutscht. naja. Gut, CM Punk hat ja, glaube ich, auch mal einen abbekommen. Aber egal. Also ich habe ja gehofft, kann ich nicht sagen, befürchtet, aber weniger schlimm, dass es nur eine erneute Fehde zwischen Ryback und CM Punk geben soll und das nichts wirklich mit Paul Heyman zu tun hatte. Ja, das hat sich dann bei Raw aber widerlegt und ja, das ist gar nicht mal so positiv. Auf jeden Fall kamen sie raus, die drei. Paul Heyman ist nun der Best in the World, hat gegen CM Punk gewonnen, hat ihn gepinnt, steht als Sieger in den Geschichtsbüchern von Night of Champions und der WWE-Geschichte. Punk nicht. Ja, wann gab es das eigentlich das letzte Mal, dass CM Punk zwei Matches hintereinander verloren hat? Ach du meine Güte. Das ist wohl schon mal her. Ja, oh gut, es war ja zweimal No Disqualification. Also du meinst Pay-Per-View-Matches, ne? Ja. Ja, dann gab's das dieses Jahr schon und das sogar dreimal. Echt? Rumble, Chamber, Mania. Oh, stimmt. Mein guter war er Heel, aber trotzdem. Das ist aber jetzt auch ja wieder was her. Ja, also, aber war dieses Jahr. Also wir sagen jetzt, Money in the Bank brauchen wir ja nicht mitzählen, das war ja ein Letter, Mehrmann-Match, somit. Na egal. Ach ja. Also, die kam raus. Ach, habe ich schon. Das hatte ich ja schon. Bla bla bla bla bla bla bla. Ja, laut Paul Heyman hat er diesmal keinen Masterplan, wie er es betont hat. Geschmiedet, hat sich sogar geopfert und ein bisschen Prügel einstecken müssen, was ja laut Paul Heyman vor ein paar Wochen eigentlich dazu führen sollte, dass Paul Heyman nie wieder in der WWE sein kann. Er verschwindet irgendwohin. Naja, Rollstuhl ist es ja schon mal. Ja, und dann kam der Negativpunkt, denn Ryback hat das Mikrofon bekommen. Und der Bully hasst Bullies, nämlich CM Punk, denn dieser ist ja der Mobber der WWE. Deswegen gucken wir uns jetzt mal nicht die ganzen Videos der letzten Wochen von Ryback an Backstage. Schöne Grüße an Drake Younger und Hercule Ryan, der ja im Hintergrund war. Er hat dann sich nochmal für Paul Heyman stark gemacht und sichergestellt, dass, oder klar gemacht, dass Paul Heyman sicher vor CM Punk ist, denn solange Ryback da ist, was hoffentlich nicht allzu lange ist, wird CM Punk nicht an Paul Heyman rankommen. Ja, und dann gab's einen Kuss von Paul Heyman für Ryback, der das gar nicht mal so schlecht fand. Also sah es aus, aber schön war, dass die Fans darauf reagiert haben. Ja gut. Also, dann ging es auch schon wieder Backstage. Kurze, aber nicht allzu tolle Promo. Paul Heyman, das war ja noch ganz in Ordnung. Wie immer, schön. Mic-Technik. Ryback hat dann so standardmäßig wieder was... Paul Heyman hat jetzt, das war ja auch eher standardmäßig, aber trotzdem gut. Da es aus Paul Heymans Mund kam, er kann es ja auch und Ryback nicht. Bei ihm war das dann eher... Naja. Oh, schön wäre gewesen, wenn dann CM Punk noch aufgetaucht wäre, aber das nach einem Tag nach diesem Pay-Per-View, wo er dann auch durch den Tisch gehämmert wird, muss das dann auch nicht sein. Ich denke mal, dass CM Punk nächste Woche dann was dazu sagen wird. Wahrscheinlich noch Ryback attackieren oder so. Was dazu führen wird. Battleground. Ryback gegen CM Punk. Vielleicht sogar in einem No-Disqualification-Match. Das kennen wir ja mittlerweile. Und Ryback ist ja schließlich auf dem Pay-Per-View-Poster. Muss man ja festhalten. Jo, das also Promo war nichts Besonderes. Zum Teil fand ich es okay. Zum anderen Teil fand ich es nicht gut. Und zum anderen Teil war es Durchschnitt. Also genau die Mitte. Und diese Mitte ist ja die so von Ryback gehasste Mitte. Das ist... Oh ja. Ich kann mich immer noch nicht damit anfreunden, warum auch. Damit gibt es nichts anzufreunden. Es ist so. Man muss es akzeptieren. Es ist nicht alles so, wie wir es haben wollen. Und ich denke, genau das ist sinnbildlich für diese ganze Geschichte. Aber ich möchte mich dazu auch nicht großartig äußern, denn das, was man dazu sagen könnte, so qualitativ mäßig, hast du gerade schon gesagt, hatte seine Höhen, seine Tiefen und ansonsten war es Flachland, also im Durchschnitt. Ja, mal schauen. Also bis jetzt bin ich der Sache sehr, sehr voreingenommen gegenüber. Okay. Kann es sein, dass Ryback hat ja, glaube ich, einmal noch zum Schluss gerufen, Ryback Rules, hat er da wieder seine Armbewegung gemacht? Kann das sein? Ich glaube schon, ja. Ja, hat er. Super. Toll. Das war doch das Beste an dem Segment. Naja gut, nach dem Knutscher von Paul Heyman gab es ja auch nichts Negativeres mehr. Ne? Naja. Oh Mann. Don't be a bully, be a star. Be tolerant oder sowas. Naja. Darren Young weiß, wie es geht. So. Wir sind durch. Bevor wir jetzt hier irgendwie irgendwas machen. Einfach schnelle Bewertung hier von dir für Raw. Ja, kriege ich hin. Opening-Promo war gut, gab schon bessere Opening-Promos in den letzten Wochen, aber nichtsdestotrotz war das ein netter Start in diese Raw-Ausgabe mit nicht unessentiell wichtigen Geschehnissen für die Main-Storyline in Bezug auf den nächsten Pay-Per-View Battleground. Ein besseres Segment gab es ja meiner Meinung nach noch, und zwar das rund um den American Dream staubiger Rhodes. American Dream. Ganz genau. Und die anderen Konsorten, die da wären, Stephanie McMahon, das Shield und The Big Show. Wie gesagt, sensationelles Entertainment. Nichts für Leute mit schwachen Nervensträngen. Ja, matchmäßig, ach so, ja, das, was wir gerade noch als letztes Segment hatten, ja, kann man auch mal erwähnen, aber auch weder als negativ, eher negativ als positiv. Ja, Main Event war wohl ganz gut, gut sogar, und der Opener war wohl noch besser. Da bleibe ich nach wie vor bei deinem Votum. Ja, Fandango hat gewonnen, Match war jetzt nicht so, das war, aber immerhin hat er gewonnen mal wieder, aber die gegen Sandow, naja, lasse ich unkommentiert, genau wie das Divas Match. Und der Beatdown von Orton gegen The Miz, der war sehr schön anzusehen, eben, und ebenfalls schön anzusehen ist, wie denn der Vater von The Miz aussieht. Das ist ein reines Kunstwerk der Menschlichkeit. Ja, dann solltest du dir nochmal Bilder angucken, gibt ja mittlerweile genug. Der könnte auch bei den New Kids mitspielen, denke ich. Ja, und dann möchte ich hier verkünden, bevor ich meine Punktzahl vergebe, dass Marcel Reichranitzky soeben gestorben ist. Echt? Jo. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ganz klar. Der Jan kann das gut übrigens. Jo. Er sollte mal einspringen. Ist der arme Reichranitzky ohne einen Fernsehpreis gestorben. So ein Scheiß aber auch. Ja. Wer war schuld? Ja, vielleicht jetzt, wenn er nicht mehr sagen kann, er nimmt ihn nicht mehr an, dafür kriegt er ihn vielleicht noch hinterhergeschmissen. Man weiß ja nicht. Ist halt easy dran. Ist auch eine fette Sau. Ja, und links. Das nur als kurze Nebeninformation. Gebe ich. Bei Cage Match habe ich 7,5 Punkte gegeben. Ne, gar nicht. Ich hätte haben noch gar nichts gegeben, aber bei Cage Match hätte ich 7,5 Punkte gegeben, wenn es dann da die Komma-Funktion gäbe. Also das heißt, ich schwanke zwischen 8 und 7. Also bleibe ich bei 7,5. Ja, gut. Ja, kurios, wie schnell man von dem Vater von The Miz zu Reichranitzky kommt. Also unglaublich. Ja, fange ich vorne an und höre hinten auf. So ist das. Das ist sinnvoll. Ja. Opening Promo war meiner Meinung nach die beste des Abends. Hat mir sehr gut gefallen. Opener, bestes Match des Abends. Hat mir sehr gut gefallen. Fandango R-Truth war okay. Dusty Rhodes, Stephanie McMahon, Big Show, The Shield, Promo war in Ordnung, war ordentlich. Six, Divas Tag Team Match, war nischt. War von dem gegen Damien Sandow, war nischt. Promo danach war okay. The Miz, Randy Orton Geschichte, packen wir mal zusammen die Promo und das Match, welches kein Match war, war okay durch den Beatdown. Und New Kids war anscheinend auch dabei. Ryback, Curtis Axel, Paul Heyman Promo war durchschnittlich. Triple Threat Tag Team Match, Usos, Tons of Funk, Green Americans war nach der Eliminierung von den Tons of Funk schon recht ordentlich. Und dann hatten wir noch den Main Event, Daniel Bryan gegen Roman Reigns natürlich. Das zweitbeste Match des Abends, knapp hinter Dolph Ziggler gegen Damien natürlich Dean Ambrose und ja, weit vor den anderen Matches. Und was danach passierte, war dann auch nochmal sehr gut für die Storyline und recht ordentlich, und ich muss sagen, insgesamt gesehen bin ich sehr positiv von dieser Ausgabe angetan, sagen wir es mal so, und bis auf Kleinigkeiten war besser als der Night of Champions Pay-Per-View, der mich jetzt auch nicht wirklich enttäuscht hat, aber auch nichts Besonderes war. Diese Ausgabe fand ich schon gut. Ja, ich schwanke auch zwischen 7 und 8. Du hast 7,5 Punkte gegeben. Ja, und ich glaube, das passt. Und da du ja jetzt seit ein paar Ausgaben wieder nicht dabei warst, können wir uns ja auch in der Endwertung mal einig sein wieder. Somit auch 7,5 Punkte von mir. Ja, sehen Sie, da passt nicht viel bis zur 10, aber doch noch einiges. Ha, liked uns auf Facebook, wenn wir mal zum Social Media übergehen, nämlich auch Wrestling Replay in Facebook eingeben oder bei unserer anderen Facebook-Seite Sporttotal Leertaste minus Leertaste Sporttotal minus der Wrestling Replay Sport Talk, da immer jeden Monat unsere Sporttotal Ausgaben, auch die 10. Ausgabe wird bald kommen für den Oktober, und ich denke mal, dass wir nächsten Monat vielleicht auch im Laufe des Monats Oktober mal ein kurzes Special zur WXW machen werden. Ja, klar. Ja. Also, wäre ich für. Kann ja vielleicht so ein kleines Crossover, Wrestling Replay und Outside das, Ring. Das wäre gut, weil ich mache da auf jeden Fall auch zu was. Und ich spreche also generell ungern über einmal, zweimal über dieselbe, ein und dieselbe Sache. Und dann, wenn es auch noch ein Viertages-Event ist, dann bietet sich das ja an. Ja, das ist wohl wahr. Und ich bin ja eventuell bei 2 Tagen dabei. Würde ich dir sehr ans Herz legen. Am Freitag, also ich mache dir den Freitag mal schmackhaft, weil Samstag kommst du auf. Ja, ich habe, glaube ich, gesehen, was Freitag ist. Ich weiß es noch nicht mehr. Das um 13 Uhr Live-Taping zu Pro Wrestling Anderswelt. War das? Warte, ich guck nochmal, bevor ich jetzt hier was Falsches erzähle. Red du weiter, ich sag's dir gleich. Jo. Also momentan sieht zwar noch aus, dass ich an dem Freitag vielleicht nach Krefeld zum kleinen Rhein-Derby der Kölner Haie in Krefeld fahre, aber ja, noch ist ja Zeit, und laut Leon gibt's auch immer noch ein paar Karten an der Tageskasse. Natürlich. Und daran soll es ja nicht scheitern. Ich meine, du könntest dir auch immer noch welche bestellen, so ist es nicht. Ja, gut, ausverkauft wird's, glaube ich, nicht. Natürlich, wenn Carsten Beck im Main Event stehen sollte. Ach ja, der ist ja Freitag da, ne? Ne, Donnerstag, bis jetzt nur. Ach so, na gut. Auf jeden Fall irgendwas. Ach, ich sehe ja schon Drake Young am Samstag, das ist ja schon und Herz aller. Und du kommst auch am Freitag, ne? Bitte? Wenn du kommen solltest, auch am Freitag. Ja, und am Sonntag ist er auch da und am Donnerstag. Ja, nicht unbedingt. Ich nicht? Ne, die Gruppenphase sind so, nur von Donnerstag bis Samstag, ne? Und Sonntag ist dann halt das Triangle-Finale. Ach so, ach ja, na gut. Noch ein bisschen was. Da ist zum Beispiel, ich mache dir den Sonntag auch direkt mal schmackhaft, ein TLC-Match. Man weiß zwar noch nicht mit wem, weil das wird erst nach der Gruppenphase bekannt gegeben, weil könnte es durchaus auch sein, dass Break Younger dort sich zum Besten gibt. Ne, also. Naja, also es ist auf jeden Fall an diesem Freitag einmal von 13 bis 14 Uhr das Pro Wrestling Underswell Taping. Ja. Von 15 bis 17 Uhr dann eine Frage- und Antwort-Session mit allen Wrestlern der Dinger hier, mit ja, Übersetzer Ding, noch. Ja. Und halt dann noch das Event. Ja, das ist ja nebensächlich. Und Samstag gibt's ab 22 Uhr eine Open-End-After-Show-Party. Ja, wo ich doch ins Bett, Mensch. Sag ich meinen Eltern, meine Eltern sind ja so gut und fahren mich tatsächlich dahin, das finde ich ja sehr, sehr nett von meinen Eltern. Dann sag ich denen, die können auch mal nach Hause fahren und später wiederkommen. Machen die auch bestimmt. Ja, meine Mutter kriege ich dazu, ich sage dir. Na gut, das ist doch gut. Ja. Oh, ihr sollt mir eine Bahnticket kaufen, dann muss ich das nicht selber machen. Okay, gut. Naja, wir sind durch, ne? Ja. Folgt uns auf Twitter, @wreplay, das W und das R groß, und eplay klein, @wreplay. Geht auf unsere Homepage, wrestling-replay.de.tl. Ich denke mal, im Laufe der Woche wird es dann noch eine Umfrage geben, entweder wen wählt ihr bei der Bundestagswahl, nein. Warum nicht? Ja, könnte man eigentlich auch mal machen, ne? Na, mal schauen, vielleicht auch. Ich glaube, das haben wir schon ein. Das ist sehr hilfreich, wenn wir das zusammen machen. Oh, das könnte was geben. Ja, Name rechts vor links. So, welche Parteien gibt es denn? Die SPD, die CDU, die Piraten, die Grüne, die NPD, die AfD, die... Das war's. So. Ja, es gibt, glaube ich, noch die Violetten. Pro NRW. Oh ja, aber ich glaube, die stehen leider... Ach ja, die FDP habe ich vergessen. Ja, die ist ja auch... Mit dem Günther Guido. Kein Günther Wester. Ja, aber der Spitzenkandidat ist ja Rainer Brüderle. Ach so. Ja, und bei den Grünen der Trittin. Ja, der Trittin. Oder ihr wählt für den Mittelfinger, dann passt das auch. Per Steinbrück, ja. Richtig. Wenn ihr Sympathien gewinnen wollt, schaut euch Zirkus Halligalli an. Eindeutig. War sehr unterhaltsam. Sensationell. Oh Mann. Damit hat er sicherlich 2-3% geholt. Das bringt aber auch nichts. Wird mir die SPD fast schon schmackhaft. Mein Gott. Ja. Schade, dass wir nicht wählen können. Dürfen. Ja, das ist wohl wahr. Ja, dann ist man nächstes Jahr mal 18 und da muss man wieder 3 Jahre warten. Na, wer weiß. Naja. Sollte es eine große Koalition geben, ich denke nicht, die gibt es zum Ende. Der Legislaturperiode. Na gut. So. Ja, Moonzone.de sind wir unter Wrestling Replay. Dort unter dem Namen können wir uns auch abonnieren auf YouTube. Wenn ihr diese Ausgabe, ja, hört ihr wahrscheinlich auch diese Ausgabe, vielleicht aber auch als Download. Wir haben ja mittlerweile bei jeder Ausgabe beide Funktionen vorhanden. Ist ja immer praktisch für die Hörer, die sich nicht alles an einem Stück anhören können. Oder ja, bei manchen kann ja YouTube oder manchmal kann YouTube ja ein bisschen spinnen. Dann hat man diese Ausgabe dann ohne Probleme auf dem PC und kann sich die in einem durch anhören oder schnell mal aufs Handy downloaden etc. Mache ich auch bei manchen Podcasts, da ich ja eine Dreiviertelstunde bis zur Schule brauche. So, ja, und hört euch natürlich die aktuelle Ausgabe von Outside the Ring an. Das ist ja, glaube ich, auch die Night of Champions. Ja, das wird sich aber in einer Stunde ändern. Ach so. Ach, ist ja doch über zweimal über eine Sache reden. Ja, na, ich das... hängt auch damit zusammen, dass ich mich dazu gezwungen habe, weil ich jetzt gestern tatsächlich mal die neue Intro von Kim Ray zusammengeschnitten habe nach einer Woche. Oh. Ja. Sonst würde ich da... Outside the Line? Nee, das war ja irgendwie anders. Er hat gesagt, and this is outside. Na, also, er hat es spannend gemacht. Er hat, war sogar ganz gut. Bis jetzt das beste Intro, was ich bekommen habe eigentlich. Ist nicht das zweite? Das dritte. Ach, du hast ja den Axel auch. Richtig. Ja. Ich kann es dir gleich mal vorspielen, bevor ich abhole. Ja, wir müssen auch. Ich muss auch, da fällt mir noch ein, ich muss noch den Interviewgast hier nochmal, den wir schon haben wollten, glaube ich, oder irgendwann haben wollten. Noch haben wir denn schon unter dem Tempen? Okay. Nee, der hat dann im Tag einen Auftritt hier. Ja, der soll er den Abs. Das wird wichtiger. Der Günther, da bist du auch nur wegen uns einen Tag später in den Urlaub gefahren. Naja. Können wir auch mal wieder einladen irgendwann. Ja. Vielleicht für Battleground. Oder Verhältnis-Set, was er dazu sagt. Oder für Survivor Series, das ist wenigstens ein wichtiger Pay-Per-View. Ja, stimmt. Oder den Rumble. Ja, das wollte ich dann machen. Du! Ja, ich... Miete ich den für WrestleMania. Ja, mach das, dann wollte ich Kim Ray machen. Na gut. Naja, dann miete ich dich. Ha. Ja, das kriegen Rente wir. Rente Pocher. Rente Melis. Holy Lukas. So, ich glaube, jetzt sind wir eigentlich ja schon durch, ne? So ziemlich. So, dann machen wir jetzt auch mal Schluss, damit ich nicht so lang zu schneiden habe oder so. Ja, ist doch durchgelaufen. Stimmt, aber da muss ich immer so lange warten, bis der Movie Maker fertig ist. Ja, das stimmt. Oh, Schleichwerbung. Nein. Gut. Du hast ja nicht gesagt, von wem der ist. Movie Maker. Nein. Von Windows. Nein, wirklich. MP3 Skype Recorder 3.1. Ja, ich guck mal, welche Version ich habe. Ich habe, ja, 3.1 tatsächlich. Was habe ich denn hier noch auf dem Desktop? Skype, Photoscape, Papierkorb, Fußball 13, Audacity, Trackmania. Oh Gott, ich habe Internet Explorer noch hier drauf. Mein Gott. Ich nicht. Microsoft. Ich schon, aber das ist als Google Chrome getarnt. Das habe ich hier auch. Eigene Dateien, verwendete Dateien, Pornhub, YouPorn, nein. das war die Schleichwerbung. ja. Aus Fotos sind, ne? Ja. geht wählen und bis dann. Ciao.